egal, was ihr denkt und wie ihr redet. Doch geht euch so sehen weh, wenn ihr uns begegnet. Erzählt doch eure Lügen, hetzt doch alle gegen uns auf. Schreibt euch eins in eure Ohren, wir geben niemals auf. Niemals auf.